Die Szene in meinem Stück, in der König Magnus und Orinthia auf dem Boden übereinander rollen, entspricht den Tatsachen. Stella hielt mich manchmal mit Gewalt zurück, um zu verhindern, dass ich pünktlich zum Essen daheim war. Es gab richtige Kämpfe zwischen uns. Stella konnte sich wie eine Rasende gebärden. Die Szene spielt in Orinthias Boudoir. Orinthia, das bist du. Komm, lies schon mal. Hören Sie mich an, Magnus. Warum sind Sie nicht imstande, ein wirklicher König zu sein? Wie meinen Sie das, Geliebteste? Was Ihnen zu einem wirklichen König fehlt, ist eine wirkliche Königin. Magnus, aber ich habe ja eine. Ach, Sie sind blind. Sie sind schlimmer als blind. Sie haben einen schlechten Geschmack. Der Himmel bietet Ihnen eine Rose und Sie greifen nach einem Kohlkopf. Magnus lacht. Haha, das ist ein sehr treffender Vergleich, Geliebteste. Aber welcher gescheite Mensch, der sich entscheiden müsste, ob er ohne Rose oder aber ohne Kohlkopf leben sollte, entschiede sich nicht für den Kohlkopf. Außerdem sollten Sie viel besser als irgendwer sonst wissen, dass ein Mann, der seine Frau verlässt, es nie tut, weil sie nicht mehr schön ist. Die neue Liebe ist oft viel älter und hässlicher als die alte. Warum sollte ich das besser wissen als sonst wer? Warum? Weil Sie zweimal verheiratet waren und beide Männer von Ihnen fort zu viel hässlicheren und dümmeren Weibern gelaufen sind, darum. Das ist doch lächerliches Zeug, Joey. Bitte lies doch weiter, Stella. Du wolltest doch das Stück kennenlernen. Magnus, wann werden Sie meinem und Ihrem Schicksal gewachsen sein? Magnus, aber meine Frau, die Königin, was soll aus meiner armen, lieben Mathilde werden? Ach was, ersäufen Sie sie. Erschießen Sie sie, befehlen Sie Ihrem Chauffeur, Sie zum Hyde-Park-Teich zu fahren und Sie darin zu ertränken. Die Frau macht Sie ja lächerlich. Das ist sehr gut, Joey. Magnus, ja, Sie sind entzückend, Sie sind göttlich. Und Sie sind ungeheuer amüsant, aber jetzt muss ich wieder an meine Arbeit gehen. Welche Arbeit wäre wichtiger als ein Zusammensein mit mir? Keine. Dann setzen Sie sich. Ich muss ja gleich wieder regieren. Heute Abend ist Krise, wie gewöhnlich. Aber die Krise ist doch um 5. Es ist erst 25 Minuten nach 4. Sie haben massenhaft Zeit bis 5. Ja, aber um 4:30 wird Tee getrunken. Sie hält ihn fest? Zum Teufel mit dem Tee. Sie wollen nur, dass ich mich verspäte, damit meine Frau sich ärgert. Sie versucht, ihn zurückzuhalten. Lassen Sie mich bitte los. Lies weiter. Warum haben Sie solche Angst vor Ihrer Frau? Sie sind ja das Gespött von ganz London, Sie armer Pantoffelheld. Pantoffelheld? Und was bin ich hier bei Ihnen? Jetzt ist es 4:30. Lassen Sie mich los. Das tun Sie aus purer Teufelei. Soll ich die Wache rufen? Bitte, bitte. Morgen wird es in allen Zeitungen stehen. Satan, Orinthia, ich befehle Ihnen. Die Teufelin, werden Sie jetzt sofort loslassen? Er packt sie und sie schlingt die Arme um ihn und während er sich zu befreien versucht, fasst sie ihn um die Taille und zieht ihn zu Boden, wo sie übereinander rollen. Joey, zerreiß es und schreib es neu. Lass all das ordinäre Zeug weg und all das Hinterhofgeschwätz über Charlotte und die liederlichen Andeutungen über mich. Ich kann an der Sache nicht das Geringste finden, was verkehrt sein soll. Ich sage, zerreiß das. Und verwechsle bitte meine grandiose Impertinenz nicht mit der papierenen Arroganz dieser Orinthia, die ich ja wohl sein soll. Die Leute werden ja sagen, dass dich dein Alter und deine übermenschliche Eitelkeit um deinen gesunden Menschenverstand gebracht haben. Orinthia ist kein Porträt, sie ist eine Studie, für die Stella als Modell nur ein paar Kleinigkeiten geliefert hat. Und ich wiederum bin ein Künstler und als solcher äußerst skrupellos, wenn ich mein Modell finde oder vielmehr, wenn es mich findet. Ich habe die Szene natürlich nicht zerrissen und das Stück wurde ein großer Erfolg.